Today is a very special day on the calendar. Heute ist auf dem Kalender ist heute ein sehr besonderer Tag. Today is the day of Pentecost. Heute ist der Pfingsttag. And so we're going to talk about Pentecost. Wir werden heute über Pfingsten sprechen. As Christians, we need to understand some very important things. Als Christen müssen wir einige sehr wichtige Dinge verstehen. God is not just interested in us going to heaven. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir in den Himmel gehen. He wants us to go to heaven, of course. Er möchte natürlich, dass wir in den Himmel gehen. But he's got a much bigger plan than just that. Aber er hat einen viel größeren Plan als nur das. When he created mankind, als er die Menschheit erschaffen hat, he created mankind in his image, the Bible tells us. Hat er die Menschheit in seinem Abbild geschaffen, and steht in der Bibel. His likeness, und in seiner Ähnlichkeit. That we would really reflect, we would really look like God. Dass wir wirklich so aussehen wie Gott. Of course we are not God. Natürlich sind wir nicht Gott. But that God would be in his children. Aber dass Gott in seinen Kindern sein wird. Now what has happened over this period of time? Was in dieser Zeitperiode geschehen ist? Mankind is much different than God. Die Menschheit ist sehr unterschiedlich von Gott geworden, sehr anders als Gott. If you look at mankind, you will not see the reflection of God in it. Wenn ihr euch die Menschheit anschaut, seht ihr nicht die Reflexion Gottes in der Menschheit. And a lot of that is because the reason for that is because of sin. Der Grund dafür ist die Sünde. And the Bible says sin is has come in and man has rebelled against God. God gone their own way. Die Sünde ist in die Menschheit hineingekommen und die Menschheit hat gegen Gott rebelliert. Die Menschheit ist den eigenen Weg gegangen. And as we have gone our own way, we become less and less like God himself. Und während wir den eigenen Weg gegangen sind, sind wir mehr und weniger wie Gott geworden. So God had a plan. Gott hatte also einen Plan. And he says, I want my creation to be filled with me. Ich möchte, dass meine Schöpfung erfüllt sein wird von mir. I want my character and my likeness to be in their lives. Ich möchte, dass mein Charakter, meine Ähnlichkeit in ihrem Leben sich widerspiegeln wird. And so this plan is in two main parts. Und dieser Plan besteht aus zwei Hauptteilen. The first part is this. Der erste Teil ist folgendes. That Jesus Christ came to this earth and sacrificed his life so that we can be back in the relationship with God. Dass Jesus Christus auf dieser Erde sein Leben geopfert hat, damit wir wieder in Verbindung mit Gott treten können. And as we come into relationship with God through the sacrifice of Jesus. Und während wir in Beziehung mit Gott treten durch das Opfer von Jesus. We have this opportunity to be reunited with him and become like him. Haben wir diese Möglichkeit wieder vereint zu werden und wieder zu werden wie er. But the second part is this. Und der zweite Teil ist folgender. That he's not just saying be connected. Er sagt nicht nur sei verbunden. But he's saying I am going to fill you with myself. Sondern er sagt, ich werde euch erfüllen mit mir selbst. I'm not going to just say go and try to be like me. Gott sagt nicht nur geh hinaus und versuch so zu sein wie ich. He says I'm going to come and I'm going to be inside of you. Er sagt, ich werde kommen und ich werde in dir sein. And your hope of becoming like God. Und deine Hoffnung so zu werden wie Gott. Your hope of becoming Christian. Deine Hoffnung ein Christ zu sein. Christ-like. So wie Christus zu sein. Having the character and all of the attributes of the likeness of God. Den Charakter und all die Attribute von Gott zu haben. His love and joy and peace. Seine Liebe, seine Freude und sein Frieden. The patience that he has. Die Geduld, die er hat. The mercy that he has. Die Gnade, die er hat. All those things that are so foreign to us. All diese Dinge, die so fremd sind für uns. God had a plan. Gott hatte einen Plan. To make it real in our lives. Dass er das real macht in unserem Leben. Not just out there somewhere. Nicht nur dort draußen irgendwo. But in us. Sondern wirklich in uns. And this plan was in this way. Und dieser Plan sah folgendermaßen aus. He said, I will baptize you in the Holy Spirit. Er sagt, ich werde euch taufen im Heiligen Geist. I will come upon you. Ich werde über euch kommen. And fill fill you with the Holy Spirit. Und euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Now, we learned in these in this last month about the Holy Spirit. Im letzten Monat haben wir über den Heiligen Geist gelernt. And we learned that the Holy Spirit is God himself. Und wir haben gelernt, dass der Heilige Geist Gott selbst ist. And we learned that the Holy Spirit always lifts up Jesus Christ. Und dass der Heilige Geist immer Jesus Christus erhöhen wird. The Holy Spirit doesn't say look at me. Der Heilige Geist sagt nicht schaut euch mich an. The Holy Spirit says look at Jesus. Der Heilige Geist sagt schaut auf Jesus. It's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. And Jesus said I'm not going to leave you alone. Und Jesus sagte, ich werde euch nicht alleine lassen. I'm going to send the Holy Spirit and he'll be with you and he'll be in you. Ich werde den Heiligen Geist senden und er wird bei euch sein und er wird in euch sein. So I want to look this morning at the scriptures. Ich möchte heute Morgen also mir die Bibel anschauen. How would you like to do some real Bible study this morning? Möchtet ihr richtiges Bibelstudium heute Morgen machen? If you don't want to, just smile. Wenn ihr das nicht wollt, dann lächelt einfach. And say, God help me. Und sagt, Gott hilf mir. And we're going to go on and we're going to do this. Und wir werden einfach weitermachen und das trotzdem tun. But we're going to read a lot of scriptures this morning. Aber wir werden viel Bibelstellen heute okay, lesen. Okay, so we're going to, I really want you to understand what the Bible has to say. Ich möchte wirklich, dass ihr versteht, was die Bibel dazu sagt. It's not so important what I say. Es ist nicht so wichtig, das, was ich sage. It's what does the Bible say to us. Wichtig ist, was die Bibel zu uns sagt. And so we start off with Mark chapter 1 and I want to look at this topic of baptism. Wir werden Markus Kapitel 1 anschauen und ich möchte dieses Thema der Taufe in den Vordergrund stellen. Okay, there's several different kinds of baptism mentioned in the Bible, but I want to look at two kinds. Es gibt verschiedene Taufen, die in der Bibel genannt werden, aber ich möchte mir zwei Arten angucken. Baptism of John, die Taufe des Johannes, and the baptism of Jesus, und die Taufe von Jesus. And so we want to look at this. And first let me explain, the word baptism means this. Ich möchte zuerst erklären, das Wort Taufe heißt Folgendes. It's not sprinkle. Es heißt nicht antropfen, anspritzen. Different churches have different ways of baptizing. Verschiedene Gemeinden haben verschiedene Arten und Weisen, wie sie taufen. Some churches take some water and sprinkle it on the person. Einige Gemeinden nehmen etwas Wasser und spritzen es auf die Person. I'm not against those churches, and if they have faith in what they're doing, I respect them. Ich bin nicht gegen diese Gemeinden und wenn sie glauben an das haben, was sie tun, dann respektiere ich sie. But the word baptism in the Greek. Aber das Wort Taufe im Griechischen actually means to be dipped in or immersed in. Heißt in etwas eingetaucht werden. And the way we see baptism happening in the Bible. Und so wie wir die Taufe in der Bibel erleben oder sehen, is it says they went down into the water. Dort steht, sie sind in das Wasser hineingegangen. And this is the word baptism. Und das heißt das Wort Taufe. Into, dipped or immersed into. In etwas hineingetaucht werden. It's like jumping into a swimming pool. Es ist wie, wenn du in einen Swimmingpool reinspringst. You are completely covered with water. Du bist vollkommen umgeben von Wasser. This is the baptism. Das bedeutet Taufe. You are immersed in water. Du bist eingetaucht in das Wasser. It's all around you. Es ist um dich herum. Every part of you is touching it. Jeder Teil von deinem Körper berührt das Wasser. That's baptism. Das bedeutet Taufe. So let's look at these two baptisms, the baptism of Jesus and the baptism of John. Lass uns also diese beiden Dinge anschauen, die Taufe des Johannes und die Taufe des Jesus. Mark chapter 1 verse 4 says this along with at least four other scriptures. Markus Kapitel 1 Vers 4 sagt Folgendes mit in Korrespondenz zu vielen anderen Bibelstellen. Okay, go ahead and read. I don't have Mark actually. Yeah, you do. I would think. Okay, go ahead and read. So begann Johannes in der Wüste. Taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Die anderen Bibelstellen sagen genau dasselbe. The baptism of John was for repentance. Die Taufe des Johannes war zur Buße. It was to repent from your sins. Es war dazu da, um für die Sünde Buße zu tun. And it was to be experienced in water. Und das wurde erfahren im Wasser. But the baptism, John said very clearly, Jesus will come and he will baptize you. Aber Johannes hat klar gesagt, Jesus wird kommen und er wird euch taufen. And I'm going to have Bertine. Bertine, can you come? Und Bertine wird jetzt nach vorne kommen. She's going to read a lot of the scriptures here that talk about the baptism by Jesus. Und sie wird jetzt viele Bibelstellen über die Taufe von Jesus Christus lesen. And what we're going to do is we're going to read through all of these scriptures. Und wir werden durch diese ganzen Bibelstellen durchgehen. I want you to see how clear the Bible is about this baptism. Ich möchte sehen, wie klar die Bibel über diese Taufe spricht. I don't want any question about is this just some kind of weird idea? Ich möchte, dass keine Frage mehr in uns übrig ist, dass wir denken, ist das irgendeine komische Idee, die dort präsentiert wird? This is clearly the Bible. Das ist ganz klar die Bibel. And so let's read this. Lass uns das lesen. Maybe here is better. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Markus 1, Vers 8. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Lukas 3, Vers 16. Antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhenriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Johannes 1, 26 und 33. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Apostel 1, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Very clearly, ganz klar, we're told that Jesus came and he's going to baptize his people in the Holy Spirit. Steht doch, dass Jesus kommen wird und sein Volk taufen wird mit dem Heiligen Geist. John baptized for repentance of sin. Johannes hat getauft zur Buße der Sünde. Jesus baptizes with the Holy Spirit. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Two baptisms. Zwei Taufen. Two different things. Zwei verschiedene Dinge. The whole desire is that God comes and fills us up. Das ganze Verlangen ist, dass Gott kommt und uns erfüllt. Jesus knew that we needed God living inside of us. Jesus wusste, dass wir das brauchen, dass Gott in uns lebt. Now let's look at what it says about this baptism of the Holy Spirit. Lass uns nun schauen, was dort steht über die Taufe mit dem Heiligen Geist. What will happen when the Holy Spirit comes? Was wird passieren, wenn der Heilige Geist kommt? Luke chapter 24 verse 49. Lukas Kapitel 24 Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. In verse number 8, Acts 1:8. Und Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. So now, the day of Pentecost comes. Der Pfingsttag kommt also. The disciples are told by Jesus, you're going to be baptized in the Holy Spirit. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. And they said, okay. Und sie sagten, okay. I don't know what you're talking about, but okay. Ich weiß nicht, worüber du sprichst, aber okay. And then they're told to go wait until the Holy Spirit comes. Und dann wurde ihnen gesagt, geht weg und wartet, bis der Heilige Geist kommt. So they obeyed the Lord. Also haben sie dem Herrn gehorcht. Okay, we'll go and we'll wait. We don't know what we're waiting for, but we'll wait. Okay, wir gehen und wir warten. Wir wissen nicht, worauf wir warten, aber wir warten. And then in Acts chapter 2. Und dann in Apostelgeschichte Kapitel 2. Verse number 1 through 4. Verse 1 bis 4. We see what happens. Sehen wir, was passiert. They had come together, they're together praying in one heart. Sie sind zusammengekommen, um zu beten in einem Herzen. They don't know what they're looking for. Sie wissen sich nicht nach was sie suchen. But they know Jesus said the Holy Spirit will come. Aber sie wissen, dass Jesus gesagt hat, der Heilige Geist wird kommen. And all of a sudden something happens. Und plötzlich passiert etwas. And this is what happens. Und Folgendes ist passiert. Go ahead and read. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Now what happened was, all of a sudden here comes this whatever. Plötzlich kommt dieses Etwas. They see this, it looks like fire. Tongues of fire. Sie sehen etwas, das sieht aus wie Feuerzungen. And it sets upon them. Und es kommt auf sie herab. And something happens inside of them. Und etwas geschieht in ihnen. And the result of that was they began to speak in a language that they had not learned. Und das Ergebnis war, sie fingen an, in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht gelernt hatten. And the Bible says they were filled with the Holy Spirit. Und in der Bibel steht, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Now the people around them said, "What in the world is going on?" Die Menschen um sie herum haben gesagt, was geschieht hier? And they heard them speaking, some of them in their own language. Und einige haben gehört, wie die anderen Menschen in der eigenen Sprache sprachen. They knew that they didn't speak that language. Sie wussten, die anderen Leute sprechen die eigene Sprache nicht. They knew something strange was happening. Sie wussten, etwas Komisches passiert hier. So they said, are you drunk? What's going on here? Also sie fragen, seid ihr betrunken? Was passiert hier? And they said, no, we're not drunk. Und sie sagen, nein, wir sind nicht betrunken. This is the promise of the Father. Das ist das Versprechen des Vaters. The Holy Spirit has filled us. Der Heilige Geist hat uns erfüllt. And what you're seeing today is a fulfillment of the Scripture. Und was ihr heute seht, ist die Erfüllung der Schrift. And we are filled with God today. Wir sind also erfüllt mit Gott heute. And Peter stood up and he began to preach. Und Petrus stand auf und hat angefangen zu predigen. And he preached like he had never spoken before people. Und er hat so gesprochen, wie er noch nie vorher gesprochen hat vor anderen Menschen. And the Bible says 3,000 people kneeled their bowed their knees and repented that day. Und in der Bibel steht, 3,000 Menschen haben ihre Knie gebeugt und an diesem Tag Buße getan. So let me go through the things that happened. Lass mich also durch diese Dinge gehen, die geschehen sind. There was a sound from heaven like a mighty wind. Es gab einen Ton vom Himmel wie ein mächtiger Wind. It doesn't say there was a wind. Dort stand nicht, es kam plötzlich ein Wind. It says there was a sound. Dort stand, es gab einen Ton, einen Klang. There was a sound like a mighty wind. Der Ton wie ein mächtiger Wind. There was cloven tongues like fire. Und dort gab es Zungen wie Feuer. It sat upon each one of them. Auf jeden einzelnen kamen sie herab. They were filled with the Holy Spirit. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. And they began to speak in a tongue that they did not previously know. Und sie haben in einer Sprache gesprochen, die sie vorher nicht kannten. Now, this was not the only time it happened. Das war nicht das einzige Mal, wo das geschehen ist. This same kind of thing happened several times in the book of Acts. Diese Sache ist mehrmals in der Apostelgeschichte geschehen. And so we have descriptions of people being filled with the Holy Spirit. Also haben wir eine Beschreibung von Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Some of the descriptions are a little different than the others. Einige Beschreibungen sind etwas anders als andere. What I want to do is read through them real quick this morning. Ich möchte ganz schnell durch diese verschiedenen Stellen durchlesen. And Bertine will read again. Bertine wird wieder lesen. And then I will summarize these things. Und dann werde ich das zusammenfassen. Apostelgeschichte 4,31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Apostelgeschichte 8,14-20. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf dem Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gib auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Apostelgeschichte 9,17-18. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. 1. Korinther 14, Vers 18. Ich bin Gott dankbar, dass ich in unbekannten Sprachen reden kann, und zwar mehr als ihr alle. Apostelgeschichte 19, 1-7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in unbekannten Sprachen und mit prophetischen Worten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Somebody want to grab a Bible there and let's look at Apostelgeschichte 10, 44. Kann jemand eine Bibel rüberreichen und Apostelgeschichte 10, Kapitel 10, Vers 44? Can you read that, Bertin? 10:44 through 48. Kapitel 10, Vers 44 bis 48. Do we have that up on the screen? Or 10:44? Okay, yeah. Okay, go ahead. 10:44, Apostelgeschichte 10, it's in. Oh, no, not in English. In Deutsch. Es tut mir leid. I have so many scriptures here that they all kind of got messed around today. 10:44 through 48. Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Wenn Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Denn dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. So let's look real quick at what happened here in these different things. Lass uns also kurz anschauen, was geschehen ist in diesen verschiedenen Bibelstellen. We see that in Acts chapter 4 verse 31. Apostelgeschichte 4 Vers 31 sehen they wir. Prayed. Sie haben gebetet. In English it says the place was shaken. Im Englischen steht, der Ort wurde erschüttert. They spoke the word of God boldly. Sie haben das Wort Gottes mutig gesprochen. They were filled with the Holy Spirit. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. The next time in Acts chapter 8, Apostelgeschichte Kapitel 8, the apostles prayed for the people. Dort haben die Apostel für die Menschen gebetet. They put their hands on them. Sie haben die Hände auf sie gelegt. The people received the Holy Spirit. Die Menschen haben den Heiligen Geist empfangen. And something so powerful happened, und etwas so Mächtiges ist geschehen, that a sorcerer said, Simon. Ein Zauberer Simon hat gesagt. He said, "Man, this is so amazing." Das ist so unglaublich. I want to pay money to get this gift. Ich möchte euch Geld bezahlen, um diese Gabe zu empfangen. I'll give you money if you can give me this power to be able to do what you just did. Ich gebe euch Geld, wenn ihr mir diese Macht gebt, das zu tun, was ihr gerade gemacht habt. And so something dramatic happened with the people. Wahrscheinlich ist dort etwas Dramatisches passiert. And Peter, I think it was Peter or was it Paul? Peter. Look, was it Peter or Paul? One of the apostles looked at him and said, einer der Apostel hat ihn angeschaut und gesagt, no way. Your money's you can't pay money for this. Du kannst kein Geld dafür bezahlen. Okay, the next time, chapter number 9. Das nächste Mal Kapitel 9 Apostelgeschichte. Paul laid hands on people. Paul had hands laid on him by Ananias. Paulus hat einem Mann die Hände aufgelegt. His eyes were healed. Seine Augen wurden geheilt. Paul's eyes were healed. Paulus Augen wurden geheilt. Ananias laid hands on Paul. Ananias hat die Hände auf Paulus gelegt. His eyes were Seine healed. Augen wurden geheilt. Afterwards he was baptized in water. Danach wurde er im Wasser getauft. And later on he says, I speak in tongues more than all of you. Und später sagte er, ich spreche mehr als ihr alle in verschiedenen Sprachen. In Acts chapter 10. Apostelgeschichte Kapitel 10. Says Peter preached Jesus. Dort steht Petrus hat Jesus gepredigt. The Holy Spirit fell upon them. Der Heilige Geist kam auf die Menschen. They began to speak in tongues. Sie haben in unbekannten Sprachen gesprochen. They began to magnify God. Sie haben Gott verherrlicht. And afterwards they were baptized in water. Und danach wurden sie im Wasser getauft. Apostelgeschichte Kapitel 19. Paul laid hands on people. Paulus hat die Hände auf die Menschen they began gelegt. To speak in tongues. Sie redeten in unbekannten Sprachen. And they began to prophesy. Und sie haben angefangen zu prophezeien. Now, let me be very honest with you. Lass mich sehr ehrlich sein mit euch. Tongues is really weird. Unbekannte Sprachen sind sehr komisch. I'm just going to be honest. When you think about speaking in some kind of unknown tongue, this is a weird thing. Wenn ihr darüber sprecht, wenn man in unbekannten Sprachen spricht, ist das eine sehr komische Sache. And especially for someone who doesn't know what it's about. Vor allem für Leute, die nicht wissen, worum es geht. Or somebody who hasn't experienced it before. Oder jemanden, der das vorher noch nicht erfahren hat. They're probably thinking, this is just weird. What is going on? Sie denken wahrscheinlich, das ist einfach komisch, was passiert hier. I can imagine questions like, well, do people go into some kind of trance and all of a sudden they're in a different world and they begin to do something strange. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen sich fragen, fallen diese Menschen in eine Art von Trance und sind dann in einer Art anderen Welt und tun komische Sachen. Or does some power come upon you and all of a sudden start controlling your lips and your tongue and so you can't control it and these words come out of you? Oder kommt eine Macht in diese Menschen hinein und fängt an, die Kontrolle von den Menschen zu übernehmen, dass sie irgendwelche Dinge von sich geben? I can imagine the strange questions. Ich kann mir vorstellen, dass komische Fragen aufkommen. Well, I want to tell you something. It's not a trance. Ich möchte euch etwas sagen, das ist nicht keine Trance. You are not controlled by some power you cannot control. Du bist nicht kontrolliert von irgendeiner Macht und dass du nichts mehr selber kontrollieren kannst. There's no kind of weird thing happening to you. Es passiert nichts Komisches mit dir. It's in fact I was thinking this morning. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht. I'm so glad I was 17 years old. Ich bin so froh, dass ich 17 Jahre alt war. I was very naive about Christianity. Ich war sehr naiv über Christsein. Nobody had ever taught me that tongues might be strange. Niemand hat mir jemals gesagt, dass es vielleicht komisch ist, in unbekannten Sprachen zu sprechen. So when I was baptized in the Holy Spirit, it was really easy. Also als ich vom Heiligen Geist getauft wurde, war das sehr einfach. And when the gift of tongues came into my life, it was very easy and I wasn't afraid of what was happening. Und als die Gabe unbekanntes Sprachen zu sprechen, auf mich kam, war das sehr einfach für mich und nicht komisch. And I'm so glad. Und ich bin so froh darüber. I'm glad I wasn't hadn't been raised in a church that was teaching, oh no, tongues was only for back when the apostles were there. Ich bin froh, dass ich nicht in einer Gemeinde aufgewachsen bin, die gelehrt hat, ja, in unbekannten Sprachen zu sprechen, das war nur für eine kurze Zeit für eine bestimmte Gemeinde da. In fact, as far as scripture goes, as far as I understand scripture, it is not just for them. Insofern, wie ich die Bibel verstehe, war das nicht nur für die Menschen damals. And we'll read a scripture that talks about that in a moment. Und wir werden gleich eine Bibelstelle darüber lesen. But I was thinking over this week about this whole theme of tongues. Aber ich habe die ganze letzte Woche über dieses ganze Thema in unbekannten Sprachen zu sprechen nachgedacht. And I was thinking, how can I communicate to people what's really happening in a very understandable way? Und ich habe mich gefragt, wie kann ich auf sehr verständliche Art und Weise den Menschen erklären, was dort passiert. And a thought came to me that I've never heard anyone say before. Und mir kam ein Gedanke, den ich von niemandem vorher gehört habe. And I want to share this concept with you this morning. Und ich möchte heute Morgen dieses Konzept euch mitteilen. And it may help you understand a little bit of more of what's happening. Vielleicht hilft es euch etwas mehr, das zu verstehen, was dort passiert. The humans have different ways of expression. Menschen haben verschiedene Arten und Weisen, sich auszudrücken. And I want to talk about, first of all, three levels of source of expression. Und ich möchte mit euch über drei Arten sprechen, über die Quelle der Kommunikation, drei verschiedene Quellen. And we're talking about expression being Ausdruck. Yeah. Ausdruck, yeah. Ausdruck. So the first way is through rational intellectual expression. Der erste Weg ist, dass man sich durch rationale Überlegungen ausdrückt. We think about, we have rational thoughts. Wir haben rationale Gedanken. Most of us have rational thoughts. Die meisten von uns haben rationale Gedanken. And we communicate those in words and in ways that are known. Und wir kommunizieren diese in Wörtern, die wir kennen. And so we express ourselves in a very knowledgeable, intellectual, rational way. Also drücken wir uns selber auf eine sehr rationale, intellektuelle Art und Weise aus. But there's another level of human communication and expression. Aber es gibt ein anderes Level von menschlicher Kommunikation oder menschlichem Ausdruck. And that is an emotional level of expression. Und das ist die emotionale Ebene des Ausdrucks. Emotional is not always understood. Emotionen werden nicht immer verstanden. In fact, when you're being emotional, sometimes you don't even understand what's happening. Wenn du emotional wirst, verstehst du selber manchmal gar nicht, was du tust oder warum du etwas tust. Really traumatic happens in your life and you're crying. Wenn etwas sehr Dramatisches in deinem Leben geschieht und du fängst an zu weinen. There is an expression that comes out of your soul. Dann gibt es einen Ausdruck, der aus deiner Seele herauskommt. And it's expressed by tears. Und das wird durch Tränen ausgedrückt. By sometimes a sobbing that is almost uncontrollable. Durch ein unkontrollierbares Weinen. And so out of your emotions comes this expression. Aus deiner Emotion kommt also dieser Ausdruck. If you're injured, wenn du verletzt bist and you have great pain, und du großen Schmerz hast, sometimes there comes out this expression from you. Dann kommt dieser Ausdruck aus dir heraus. All of a sudden this expression of scream from deep inside your soul. Du schreist tief aus deiner Seele plötzlich heraus. I remember one time a kitchen cabinet fell off the wall that was full of food. Ich kann mich erinnern, einmal ist in der Küche ein Regal runtergefallen, das voller Essen war. And it fell right on my foot. Und es ist genau auf meinen Fuß gefallen. And it broke four bones in my foot. Vier Knochen wurden in meinem Fuß gebrochen. Bam. First of all, I was just standing there. Zuerst stand ich einfach nur da. Oh! All that could come out of me was oh! All das, was aus mir rauskam, war das. And then I looked at my wife and I said, "My foot is broken." Und ich habe meine Frau angeschaut und ihr gesagt, mein Fuß ist gebrochen. And then I fell to the floor and almost passed out. Und dann bin ich auf den Boden gefallen und bin fast ohnmächtig geworden. Well, you know if you what happens when you're walking along and you hit your toe on something. Du weißt doch, wenn ihr irgendwo lang lauft und euren Zeh irgendwo stoßt. Hopefully the expression that comes out of you is good. Hoffentlich ist der Ausdruck, der aus dir herauskommt, positiv. But sometimes it's expressed in a way that is not knowledgeable language. Manchmal drückt man Dinge aus, was keine verständliche Sprache ist. You didn't think of these words to say. Du hast nicht über diese Worte nachgedacht, die ihr sprecht. This morning I was driving, as we were driving here. Heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, I asked my Spanish-speaking wife about a word that I know in Spanish. Habe ich meine spanisch sprechende Frau gefragt über ein Wort, das ich in Spanisch kenne. Maybe you know this word. I don't know. Vielleicht kennst du dieses Wort. Spanish speakers. Leute, die ihr Spanisch sprechen. There's a word, Ijuala. Es gibt ein Wort. Ijuala. Ijuala. Now I said, Priscilla, is Ijuala a real word in Spanish? Ich hab Priscilla gefragt, ist Ijuala ein wirkliches Wort im Spanischen? I know this word from my little bit of Spanish. Ich kenne dieses Wort von meinem kleinen Spanischkenntnissen. But Ijuala is not a word. Aber dieses Ijuala ist kein Wort. Ijuala is an expression. Es ist ein Ausdruck. It is a thing of saying, whoa, Oh, wow! Es bedeutet einfach wow. Or some kind of expression from the soul. Irgendein Ausdruck aus deiner Seele. There's something that just kind of comes up inside of you and this expression comes out. Etwas, was aus dir herauskommt und dann spricht man diesen Ausdruck aus. And many times we have expressions of emotion. Und oft haben wir diesen Ausdruck der Emotion. Sometimes they're understandable, sometimes they're not. Manchmal sind sie verständlich, manchmal sind sie nicht verständlich. The emotion of anger. Die Emotion der Wut. And rage. Und ja, Wut einfach. And sometimes someone just screams. Jemand schreit einfach. That's not an understandable language. Das ist keine verständliche Sprache. But there isn't a true, real human expression. Aber es gibt einen menschlichen Ausdruck dafür. I turned on the radio yesterday. Ich habe gestern das Radio angeschaltet. And I heard some soul singers. Und ich habe einige Sänger, die Soul-Musik gesungen haben. Does anybody like soul music at all? Mag irgendjemand hier Soul? Okay, even if you don't like it, you know what I'm going to say. Selbst wenn du es nicht, wenn du es nicht magst, dann wirst du, worüber ich jetzt gerade spreche. Soul singing sometimes is not in intelligible words. Die Soul-Musik wird manchmal nicht in richtigen Worten ausgedrückt, rationalen Worten. Sometimes you're just going, whoa, they're just out of their soul comes this expression. Mancher kommt einfach nur dieser Ausdruck aus der Seele heraus. I wish I should have had a clip of music to play ich for you. Hätte jetzt am besten wäre es, wenn ich jetzt einen Musikclip abspielen könnte. You know, and some of these jazz musicians. Diese Jazzmusiker manchmal. They're singing. Sie singen. But they're singing in an unintelligible language. Aber sie singen auf eine nicht rational, in einer nicht rationalen Sprache. I'm serious. So really, they're singing a song. Sie singen ein Lied. And zubapadapadapadapadap, whatever, I don't know. Und was auch immer sie da singen, ich weiß es nicht. And what's happening? Was passiert da? What's happening is out of their soul is coming an expression. Aus ihrer Seele kommt ein Ausdruck heraus. So there is different levels of expression. Es gibt also verschiedene Ebenen, sich auszudrücken. There's another level of expression. Es gibt eine weitere Ebene, sich a auszudrücken. Spiritual level. Eine geistliche Ebene. Out of our spirits. Aus unserem Geist heraus. God comes and connects with our spirits and makes our spirits alive. Gott kommt und verbindet sich mit unserem Geist und macht unseren Geist lebendig. And what is this thing of speaking in unknown tongues? Und was ist diese Sache, in unbekannten Sprachen zu sprechen? It is our spirits expressing communication with God. Unser Geist, der Kommunikation mit Gott ausdrückt. It is not some kind of weird possession that you're under. Es ist keine komische es ist nicht, dass man von etwas komischem besessen ist. It's not something that you cannot control. Es ist nicht etwas, was du nicht kontrollieren kannst. If you give yourself to your emotions. Wenn du dich deinen Emotionen hingibst. If you want to be emotionally expressive all of the time. Wenn du die ganze Zeit deine Emotionen ausdrücken würdest. The more you're expressive like that. Je mehr du diese Dinge ausdrückst. The freer your emotions flow. Desto freier fließen deine Emotionen auch. Some people close down their emotions. Manche Menschen verschließen ihre Emotionen. And they keep pushing them back. Und sie versuchen, diese zu unterdrücken. And they hold them back. Und sie halten diese zurück. And so they become very unemotional when they express themselves. Also werden sie sehr unemotional, wenn sie sich ausdrücken. God wants our spirits to be alive. Gott möchte, dass unser Geist lebendig ist. God has a supernatural way of communicating with our spirits. Gott hat eine übernatürliche Art und Weise, mit unserem Geist zu kommunizieren. And so the more we open up our spirit. Also je mehr wir unseren Geist öffnen. I'm not saying emotions now. Ich sage jetzt nicht Emotionen. And speaking in other tongues is not an emotional experience. Und in unbekannten Sprachen zu sprechen ist keine emotionale Erfahrung. It is a spiritual experience. Es ist eine geistliche Erfahrung. And so it's us, our spirits opening up and communicating in words that are unknown to us. Es geht darum, dass unser Geist sich öffnet, mit Gott kommuniziert und in Sprachen mit Gott kommuniziert, die wir nicht kennen. And this is what the Bible talks about, They spoke in other tongues. Und darum geht es in der Bibel, wenn dort steht, sie sprachen in unbekannten Sprachen. Now, what I've done is I've done a little study on tongues, unknown tongues in the Bible. Ich habe eine kleine Studie darüber geschrieben in unbekannten Sprachen in der Bibel. I have pages here that Yasmin has in her hands right now. Einige Seiten, die Yasmin dort hinten in ihrer Hand hält, habe ich ausgedruckt. And after the service, you can take that and you can look at that and look at the study on tongues. Nach dem Gottesdienst könnt ihr das nehmen, euch das durchlesen und euch die Studie anschauen über unbekannte Sprachen in der Bibel. But I wanted to give you this little bit this morning. Aber ich möchte euch dieses bisschen mitgeben heute Morgen. We don't have to be afraid of this. Wir müssen keine Angst davor haben. Here's what the Bible says is happening when we're speaking in tongues. Folgendes, in der Bibel steht, dass Folgendes passiert, wenn wir in unbekannten Sprachen sprechen. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1. Korinther Kapitel 14 Vers 2. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. When I'm speaking in tongues, I'm speaking to God, I'm not speaking to man. Wenn ich in unbekannten Sprachen spreche, rede ich zu Gott, nicht zu Menschen. Now my study will show you the different functions of tongues. Die Studie wird euch die verschiedenen Funktionen der Sprache erklären. But right now I'm talking about this baptism in the Holy Spirit and where they spoke in other tongues. Aber jetzt spreche ich über die Taufe im Heiligen Geist, wo die Leute dann in unbekannten Sprachen redeten. We're speaking to God, we're not speaking to man. Wir sprechen zu Gott, nicht zu Menschen. And what's happening when we're doing this? Und was passiert, wenn wir das tun? The Apostle Paul says what you're doing is you're building up yourself. Apostel Paulus sagt, wenn wir das tun, dann bauen wir uns selbst auf, dann erbauen wir uns selbst. You're putting spiritual muscles in your life. Dann kräftigst du deine geistlichen Muskeln in deinem Leben. I have, since I was 17 years old, seitdem ich 17 Jahre alt bin, consistently prayed in other tongues. Habe ich immer wieder in unbekannten Sprachen gebetet. I can't say that I've done it every day, but I can't remember a day I haven't done it. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, dass ich das jeden Tag gemacht habe, aber ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo ich das nicht getan habe. Kind of. Und ich bin kein Mensch, der irgendwie in einer Trance herumläuft. You know how real I am. Ihr wisst, wie real ich bin. This is not a weird thing. Das ist keine komische Sache. This is something that builds you up. Das ist etwas, was dich aufbaut. Makes you strong inside. Dich stark macht innerlich. I need help. Ich brauche Hilfe. And if the Holy Spirit can come and make me strong inside, I want that. Und wenn der Heilige Geist kommen kann und mich innerlich stark machen kann, dann will ich das haben. How does that happen? I don't understand. Wie geschieht das? Das verstehe ich nicht. But my spirit and his spirit are united. Aber mein Geist und sein Geist sind vereinigt. And God is pouring himself into me as I am allowing him to fill me up with his spirit. Und Gott schüttet sich selbst in mich hinein, während ich ihm erlaube, mit meinem Geist zu kommunizieren. And I think all of us want more of God. Ich glaube, jeder von uns will mehr von Gott. I don't want just a spiritual experience. Ich möchte nicht nur irgendeine geistliche Erfahrung. I want Jesus. Ich möchte Jesus. I don't want to just have some kind of drunken experience. Ich möchte nicht eine Erfahrung haben, wie betrunken sein. I had too many of those before I was a Christian. Ich hatte zu viel davon, bevor ich Christ wurde. That's not good for me. Das ist nicht gut für mich. I want God. Ich will Gott. And when he pours himself into me, und wenn er sich selbst in mich hineinschüttet, it's wonderful. Dann ist das wunderbar. 1 Corinthians 14 verse 15. 1. Korinther 14 Kapitel 15. This will express a little bit of what I described about our spirits expressing to God. Das zeigt, was ich gerade geredet habe über das wir mit Gottes Geist kommunizieren, first, ausdrücken. Yeah, go ahead. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Now, he didn't say, with my emotions I will sing. Er sagte nicht, mit meinen Emotionen möchte ich singen. He says, with my spirit. Er sagte, mit meinem Geist. I'm gonna pray with my spirit. Ich werde mit meinem Geist beten. The level of expression with my spirit coming out. Die Ebene des, wo ich mich mit meinem Geist ausdrücke, kommt heraus. And I'm going to pray with my knowledge also. Und ich werde auch mit meinem Wissen, mit meiner Intelligenz beten. We need both. Wir brauchen beides. I'm going to sing with what I understand. Ich werde das singen, was ich verstehe. And I'm going to sing out of my spirit. Und ich werde auch aus dem Geist singen. There's going to come both of these expressions. Beide Ausdrücke werden hervorkommen. Ephesians chapter 6 verse 18. Epheser Kapitel 6 Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. He said, we need to pray in the Spirit. Dort steht, wir müssen im Geist beten. Not just with our understanding, everyone. Nicht nur mit unserem Verstand. So many times we don't know really how to pray. Oft wissen wir wirklich nicht, wie sollen wir beten. But God knows what the situation is. Aber Gott kennt die Situation. And as we let our spirit join with His spirit. Und wenn wir zulassen, dass unser Geist sich mit seinem Geist verbindet. And we agree with God in spirit from our spirit. Und wir im Geist mit Gott übereinstimmen. Those are powerful prayers. Sind das mächtige Gebete. And we're going to pray in the spirit. Und wir werden im Geist beten. And let our spirits just express to God. Und unseren Geist einfach sich ausdrücken lassen zu Gott. And here's what the Apostle John wrote in his gospel. Und Apostel Johannes hat in seiner Botschaft Folgendes geschrieben. Chapter 7, verse 38 and 39. Johannes Kapitel 7, Verse 38 bis 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Again, not some kind of trance. Keine Art von Trance. It's rivers of living water flowing out from deep inside of you. Es sind Ströme lebendigen Wassers, die von tief innerlich aus dir herausfließen. What a wonderful thing. Was für eine wunderbare Sache. Now, who can be baptized in the Holy Spirit? Wer kann nun getauft werden im Heiligen Geist? Acts chapter 2 verses 38 and 39. Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 38 bis 39. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Everyone who the Lord calls. Jeder, den der Herr gerufen hat. Not just the ones during the apostles' lifetime. Nicht nur die Menschen, die zur Lebenszeit der Apostel gelebt haben. All who the Lord will call. Alle Menschen, die der Herr herzurufen wird. The gift is available to all of us. Die Gabe ist verfügbar für jeden von uns. Now, one last thought about the baptism of the Holy Spirit. Ein letzter Gedanke über die Taufe mit dem Heiligen Geist. Very quickly. Sehr schnell. Are we okay? Ist das in Ordnung? Ja. Yeah. Okay, good. Ephesians chapter 5 verse 18 says that we should not be drunk with wine but be filled with the Spirit. In Epheser Kapitel 5 Vers 18 steht, dass wir nicht mit Wein betrunken werden sollen, sondern mit dem Geist. Now, the word drunk there, das Wort betrunken dort, means exactly what you think it is. Heißt genau das, was sie auch denkt. Don't be intoxicated. Seid nicht berauscht. To where you're uncontrolled. So dass ihr unkontrolliert seid. And so then he says, but be filled with the Spirit. Sondern seid erfüllt mit dem Geist. Now the word filled is a totally different word than drunk. Das Wort füllen ist ein ganz anderes Wort als das Wort betrunken oder berauscht sein. He didn't say, don't be drunk with wine. Dort steht nicht, seid nicht betrunken von Wein. He did not say, don't be drunk with wine. Er sagt, seid nicht betrunken von Wein. But be drunk on the Spirit. Sondern seid betrunken mit dem Heiligen Geist. He didn't say be drunk on the Spirit. Er hat nicht gesagt, seid betrunken mit dem Geist. He said be filled with the Spirit. Er hat gesagt, seid erfüllt vom Geist. Now yesterday I did a study on the word filled. Gestern habe ich eine Studie gemacht über das Wort erfüllt sein. 90 times it appears in the New Testament. 90 Mal kommt das in dem Neuen Testament vor. Let's see how many times. Let me see. 62 times. 62 Mal. 62 times this word is translated fulfilled or completed. 62 Mal wird das Wort übersetzt in erfüllt oder vollständig gemacht. As in when the scripture says this was prophesied that it may be fulfilled. In dem Sinne, als die Bibel gesagt hat, das wurde prophezeit und jetzt ist es erfüllt. Now that brought a whole new concept to this word be filled. Das hat ein neues, ganz neues Konzept, dem Wort erfüllt sein gebracht. Do you want to be complete in life? Möchtest du vollständig sein im Leben? Do you want to be everything that God wants you to be? Möchtest du all das sein, was Gott von dir will? How is that going to happen? Wie kann das geschehen? That happens when we are filled. Das geschieht, wenn wir erfüllt sind. When we are filled with God himself who created us. Wenn wir erfüllt sind von Gott selbst, der uns erschaffen hat. When he fills everything within us. Wenn alles in uns füllt. There is a completeness that takes place. Dann gibt es eine Vollständigkeit, die in uns stattfindet. There is a fulfillment that happens in us. Eine Erfüllung, die in uns stattfindet. We should desire to be filled with the Spirit. Wir sollten verlangen danach, mit dem Geist, vom Geist erfüllt zu sein. My last scripture is this. Die letzte Bibelstelle ist folgende. Matthew chapter 5 verse 6. Matthäus Kapitel 5 Vers 6. It doesn't specifically say about the Holy Spirit, it says about righteousness. Dort steht es nicht genau über den Heiligen Geist, sondern über Gerechtigkeit. And it says if you hunger and thirst after righteousness, you will be filled. Und dort steht, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, dann wirst du erfüllt werden. For us to be filled with something, we must be hungry and thirsty for it. Wenn wir mit etwas erfüllt sein wollen, dann müssen wir hungrig und durstig danach sein. Are you hungry and thirsty for God? Bist du hungrig und durstig nach Gott? Are you hungry and thirsty for all that God has for your life? Bist du hungrig und durstig nach all dem, was Gott für dein Leben bereit hat? Do you want him to fill you up? Möchtest du, dass selbst dich erfüllt? Many of us, if we're honest, will say no. Viele von uns, wenn wir wirklich ehrlich sind, sagen nein. Many of us are holding on to things in our lives and we're not willing to be filled up with all of for God to be all in our lives. Viele von uns halten sich an Dingen fest im Leben, die wir nicht loslassen wollen und dass wir nicht bereit sind, mit allem erfüllt zu sein von Gott. And we need to repent. Und wir müssen Buße tun. And we need to say, God, forgive me. Und wir müssen sagen, Gott, vergib mir. My life is yours, Lord. Mein Leben gehört dir her. I hunger and thirst after you. Ich hunger und durste nach dir. I've talked about the baptism of the Holy Spirit this morning. Ich habe über die Taufe mit dem Heiligen Geist heute Morgen gesprochen. The Holy Spirit came upon the apostles. Und der Heilige Geist kam auf die Apostel. Filled the apostles. Hat die Apostel erfüllt. And their lives were changed. Und ihr Leben wurde verändert. I'm not just talking about an experience. Ich rede nicht nur über eine Erfahrung. I'm talking about something that God wants for our lives that will become a lifestyle of us being filled with him. Ich rede über etwas, das Gott für uns will, das zu einem Lebensstil wird, dass wir mit Gott erfüllt werden. And I want to challenge each of you this morning. Und ich möchte jeden einzelnen von euch herausfordern heute Morgen. I want to challenge you to have a heart that says, God, I want to be filled with you. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr ein Herz haben werdet, das sagt, Gott, ich möchte erfüllt sein von dir. If you don't want to say Holy Spirit, that's okay with me. Wenn du nicht sagen möchtest, Heiliger Geist, ist das in Ordnung für mich? If there's some kind of doctrinal background that you have that makes you a little afraid of the Holy Spirit, I understand. Wenn du aus einem Hintergrund kommst, wo du etwas Angst hast vor dem Wort Heiliger Geist, dann verstehe ich das. If you've turned on the TV and seen some weird acting Holy Spirit people, wenn ihr den Fernseher eingeschaltet habt und ihr habt gesehen, wie einige Leute sagen, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt und ganz komische Sachen tun. People who are doing very strange things. Leute, die sehr, sehr komische Sachen tun. I understand your concern. Dann verstehe ich, dass du dir Sorgen machst. I have some of those concerns myself. Ich habe selber einige Sorgen, teile ich da mit euch. In fact, when I look through the New Testament, wenn ich in das Neue Testament schaue, the only people I see falling down are people who are filled with demons. Dann sind die einzigen Menschen, die hinfallen, Leute, die von Dämonen besessen sind. I'm not against people falling down. Und ich bin nicht dagegen, dass Leute umkippen. Maybe God does that to some people. Vielleicht tut das Gott mit einigen Menschen. I'm not gonna say he doesn't do that. Und ich sage nicht, dass das nicht tut. But it wasn't the normal in the New Testament. Aber das war nicht das, was normalerweise passiert ist im Neuen Testament. That's okay. If it's really God, that's okay with me. Wenn das wirklich Gott ist, dann ist das in Ordnung mit mir. But I think that there's a lot of weird stuff happening that is really not necessarily in accordance with the Bible. Aber ich glaube, es geschehen viele komische Dinge, die nicht unbedingt übereinstimmen mit Gottes Wort. But being filled with the Holy Spirit, aber erfüllt sein vom Heiligen Geist, speaking in other tongues, in unbekannten Sprachen zu sprechen, letting expression come out of your spirit to God, dass wir aus unserem Geist uns Gott gegenüber ausdrücken. That's totally the Bible. Das ist hundertprozentig Bibel. And we can relax and we can say, God, I want all of you. Und wir können uns entspannen und sagen, Gott, ich möchte alles von dir. And we don't have to be afraid. Wir müssen keine Angst haben. Open your hearts to Jesus. Öffne dein Herz Jesus. I have to do this every day. Ich muss das jeden Tag tun. Jesus, I need more of you in my life every day. Jesus, ich brauche mehr von dir in meinem Leben jeden Tag. Fill me up more every day. Erfüll mich mehr jeden Tag. This morning as worship was going on, I got on my knees back there. Heute Morgen, als der Lobpreis angefangen hat, bin ich auf meine Knie gegangen. And I began to pray in my spirit. spiritual prayer language. Und ich bin ins Gebet gegangen mit meiner geistlichen Gebetssprache. And I could feel the Holy Spirit giving me strength. Und ich konnte fühlen, wie der Heilige Geist mir Kraft gegeben hat. Before the service I said to Jasmin, man, I have so many scriptures, I'm all confused. Vor heute Morgen habe ich Jasmin gesagt, Mann, ich habe so viele Bibelstellen, ich bin total durcheinander gekommen. So I said, Jesus, I need your help right now. Und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche jetzt deine Hilfe. I need your help, Jesus. Ich brauche deine Hilfe, Jesus. And I prayed in the Spirit. Und ich habe im Geist gebetet. And I could feel a peace coming. Und ich habe gefühlt, wie ein Frieden auf mich And gekommen I could feel ist. A direction coming. Und ich habe gefühlt, wie eine Richtung gekommen ist. When we're afraid, wenn wir Angst haben, when we have serious situations in our lives, wenn wir vor ernsten Situationen im Leben stehen, God wants to be there for us, möchte Gott hier sein für uns, and he wants to build us up, und er möchte uns aufbauen, make us strong, uns stark machen, and as I pray in the Spirit, I am building myself up. Und während ich bete im Geist, dann erbaue ich mich selbst. I want you to open your hearts to God. Ich möchte, dass wir unsere Herzen Gott gegenüber and say, öffnen. Jesus, I want all of you. Und wir sagen, Jesus, ich möchte alles von dir. And I open my heart to you. Und ich öffne dir mein Herz. Father, thank you for your love for us. Vater, danke für deine Liebe zu uns. Thank you for pouring out your spirit upon all flesh. Danke, dass du deinen Geist ausschüttest auf alles Fleisch. Thank you, Holy Spirit, for coming and building us up and making us strong in you. Danke, dass du zu uns kommst und uns aufbaust und stark machst in dir. And so I pray that the Holy Spirit will fill our hearts. Ich bete jetzt, dass der Heilige Geist unser Herz erfüllen wird. Fill our lives. Unser Leben erfüllt. And that we might walk in the power and the strength of the Holy Spirit. Dass wir in der Kraft und der Stärke des Heiligen Geistes laufen können. I pray that any kind of fear that anyone would have. Ich bete, dass jede Art von Angst, die jemand hat hier. As they lift that fear to you. Während sie diese Angst dir emporheben, that you will bring your peace to them, dass du deinen Frieden schenkst, your understanding to them, dein Verständnis schenkst, and you will make a way. Du wirst einen Weg bahnen. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now we're gonna have some more worship. Wir werden jetzt noch etwas Lobpreis haben. We're gonna have prayer upstairs.